Kundgabe 4307. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.05.1948. Ich will, dass ihr selig werdet. Nicht die irdische Seligkeit ist mein Ziel, denn das Erdenleben ist nur kurz, gemessen an der Ewigkeit. Ein ewiges Leben in Seligkeit aber soll euch beschieden sein, und dieses ewige Leben soll der Preis sein für eure Bewährung auf Erden. Nichts mehr soll euch auf Erden begehrenswert erscheinen. Euer Blick soll hingerichtet sein auf das Leben nach dem Tode. Und so ihr leichten Herzens alles hingeben könnet, seid ihr reif für die Ewigkeit. Das Herz muss sich lösen können vom Irdischen. Nicht gezwungen, sondern freiwillig müsstet ihr opfern können, was euch lieb ist, auf Erden, mit ganzem Herzen und ganzer Seele müsstet ihr anstreben, was dem geistigen Reich angehört. Güter, die von der irdischen Welt euch versagt sind, die niemand euch bieten kann, als ich allein, und die ich euch biete, weil ich euch selig machen will. Lernet die geistigen Güter schätzen und die irdischen Güter verachten, und seid dessen gewiss, dass an irdischen Gütern ich euch zukommen lasse, was ihr benötigt, um eure Erdenaufgabe erfüllen zu können. Gebet euch mir völlig zu eigen, und ich werde sorgen für euch in jeder Weise. Irdisch und geistig werde ich euch bedenken und euch nicht darben lassen, doch um selig zu werden, bedarf eure Seele vorerst geistiger Nahrung, die ihr das Leben in der Ewigkeit sichert. Ihr Menschen setzet die irdischen Bedürfnisse an erste Stelle und glaubet ohne überängstliche Sorge nicht bestehen zu können. Ich aber weiß, dass euch vielmehr die geistige Versorgung mangelt, und diese müsstet ihr selbst anstreben, weil ich sie nicht der Willensfreiheit wegen euch aufdrängen kann. Irdische Speise und irdischer Trank erhalten euren Körper immer nur kurze Zeit und können auch niemals das Erdenleben verlängern, so ich euch abrufe von der Erde. Geistige Nahrung dagegen sichert euch ein ewiges Leben. Und was ihr einmal an geistiger Nahrung entgegengenommen habt, wird nimmermehr vergehen oder wirkungslos werden. Ihr nehmt es mit in die Ewigkeit und bauert euer Leben darauf auf. Um ewig leben zu können in Seligkeit, müsstet ihr auch eine beglückende Tätigkeit ausführen und bedürfet daher eines Kapitals, mit dem ihr arbeiten könnet, das ihr austeilen könnet an Bedürftige. Ihr bedürfet eines geistigen Reichtums, der sich nicht verringert, sondern stets vermehrt, je mehr ihr davon abgebt. Und diesen geistigen Reichtum will ich euch geben, auf dass ihr ewig selig werdet. Ihr könnet ihn aber nur dann entgegennehmen, wenn ihr völlig leeren Herzens seid, wo meine Schätze sich ausbreiten können. Denn geistige Schätze vertragen sich nicht mit irdischen Schätzen. Beides kann ein Herz nicht in sich bergen. Und es steht euch frei, für welche Güter ihr euer Herz frei halten wollet. So ich euch nun aber liebe und euch selig werden lassen will, muss ich als weiser Vater meinen Kindern auch raten und ihnen helfen, ihre Herzenskammern zu reinigen von untauglichem Gut, das die wahren Schätze verdrängt und den Empfang unmöglich macht. Und so will ich euch helfen, euch zu lösen von dem, was die Welt euch bietet, was euer Herz noch begehrt, euch aber hinderlich ist zum ewigen Leben. Und darum betrachtet alle irdischen Fehlschläge als ein Hilfsmittel meinerseits, euch zu lösen von der Welt und ihren Scheingütern. Erkennet darin meine Fürsorge, die nur eurem Endziel gilt, freie, überaus glückliche Wesen aus euch zu machen, die in Ewigkeit keinen Kummer und keine Sorge mehr kennen, sondern stets nur selig sind und leben. Das heißt, ununterbrochen tätig sind im Liebeswirken. Ich will, dass ihr selig werdet. Ich will, dass ich euch mit geistiger Nahrung versorgen kann, weil ihr diese benötigt zum ewigen Leben. Amen.